Deutschlandfunk. Das Feature. Manchmal denke ich, das Schweigen ist mir eingeboren, weil ich durch meinen Vater auch ein Westerwälder bin. Man sitzt zusammen und schweigt. Man schaut starr irgendwohin, aus dem Fenster, auf einen Fleck. Es ist das charakteristische Grübeln der Bauern, eine Art Meditieren, ein Geltenlassen der Stille. Ich habe eine große Nähe zur Stille. Deshalb gefällt mir auch Musik, die aus der Stille kommt und in sie mündet. Musik von Schubert, Webern, Cage. Auch das Schreiben kommt aus der Stille. Und an seinem Anfang ist das ungeordnete Murmeln, das sich allmählich wie ein lauter werdendes Rauschen von der Stille abhebt. Ich wusste, dass meiner Mutter früher einmal etwas Schlimmes zugestoßen war. Ich kannte keine Details und hörte auch niemanden von dieser Vergangenheit sprechen, obwohl sie doch ununterbrochen gegenwärtig war. Gegenwärtig war sie in Mutters Stummsein. Natürlich wäre es am einfachsten gewesen, jemanden danach zu fragen. Das war aber nicht möglich, weil ich ja selber kein Wort sprach, sondern stumm war, wie meine Mutter. Mutter und ich, wir bildeten damals ein vollkommen stummes Paar, das so fest zusammenhielt, wie es nur ging. Das Leben dieses Geheimbundes vollzog sich in großer Stille. Es war die unheimliche, wie von großer Erschöpfung herrührende Nachkriegsstille der 50er Jahre. Die Diagnose meiner Mutter lautete Aphasie, eine wahrscheinlich nicht heilbare Sprachstörung. Meine Diagnose: autistische Ich-Versenkung. Die Sprache hat mich wiedergeboren. Der Weg des Schriftstellers Hans-Josef Ortheil aus dem Schweigen. Ein Feature von Burkhard Reinhardt. Das ist hier auf der Mitte des Erzberger Platzes sitzt der große Spielplatz. Direkt vor dem Elternhaus, Erzberger Platz 9. Da schauen wir jetzt gerade hin und oben im ersten Stock, wo der große Erker ist. Da war die Wohnung. Man ging rechts rein durch die Eingangstür und links in den Innenhof. Ich war fast mehr im Innenhof als hier draußen, weil das ein ganz geschützter Bereich nach hinten raus war. Ganz häufig habe ich oben in der Mitte dieses Erkers an einem der beiden Fenster gesessen und diesen Platz beobachtet. Also ich war ja genauso häufig nur Schauender wie hier Teilnehmender und habe alles, was hier unten passierte, relativ genau aufgenommen. Hinterher habe ich gemerkt, dass ich das erlebt habe eigentlich wie ein Bild, ja, wie ein Bild, das auch in einem Museum hätte hängen können. Was glotzt er denn so? Mokierten sich damals einige Spaziergänger, die sich darüber wunderten, wie lange ich irgendwo hinstarren konnte, ohne mich zu bewegen. Sie konnten nicht wissen, dass Glotzen half, stark und unverletzbar zu werden und den fremden Dingen um einen herum ein kleines Stück näher zu kommen, sodass sie etwas von ihrer Fremdheit verloren. In diesen frühen Tagen war dieses Moment der Diskriminierung nicht gewaltsam, aber es war dauernd zu spüren. In abwertenden Bezeichnungen, auch in den Blicken ja auch vor allem. Also die Blicke, die ich so spürte, bedeuteten auf jeden Fall, bleib wo du bist und misch dich hier nicht ein und komm uns nicht zu nahe. Es sah fast so aus, als sei ich ein Sprengsatz, der irgendwann explodieren könnte. Dabei war ich doch ein völlig zurückhaltendes Kind und als hätte man eine ansteckende Krankheit. Ja, das sieht fast noch ganz unverändert aus. Hier war also der große Spielplatz. Das waren früher so Rohrgestänge, die etwas kompliziert immer so in die Welt ragten, auf denen man klettern konnte und kleine Rutschen und die unendlich großen Sandkästen. Und hier waren, ja, 30, 40 Kinder unterwegs, die am frühen Vormittag hier alle ankamen. Es gingen ja noch nicht viele Kinder in die Kindergärten. Das war noch nicht so ausgebaut wie jetzt, sondern man spielte frei so am Morgen mit den anderen. Und für mich war es sehr schwer. Also ich bin grundsätzlich immer nur in Begleitung der Mutter hier runtergegangen, weil sie mich auf keinen Fall allein hätte spielen lassen. Und das allein führte schon zur Separierung, nicht? Also weil meine Mutter sich nicht zu den anderen Müttern, die hier unten waren, setzte, sondern immer einen isolierten Raum suchte. Und dann saßen wir schon im Abseits. Das Nichtsprechen führte direkt dazu, dass die gesamte soziale Kommunikation ja wegfiel. Und dadurch auch das Begreifen dessen, was die anderen sprechen. Das ist auch etwas, was ich eigentlich erst später richtig verstanden habe, wie Sprechenlernen funktioniert. Es funktioniert eben nicht, indem man Sprache lernt und hört, sondern indem man die Sprache in der Praxis des Lebens erlebt. Also indem man etwas tut und in dem Zusammenhang des Tuns spricht. Wenn ich einen Ball sehe und erlebe, wie die Kinder die Bälle hin und her spielen, dann entzündet sich um das Hin- und Herspielen des Balles ein bestimmter Wortschatz und ein Vokabular des Ballspielens. Und ich begreife es, weil ich es ja zugleich tue. Wenn ich es aber nicht tue und nicht integriert bin, sondern es nur immer höre, fehlt mir vollkommen das Verständnis für die Sinnzusammenhänge dessen, was da geredet wird. Es muss so gewesen sein, dass in dem Alter, in dem man sich an einzelnen Sprechenden orientiert, die Orientierung eben an der Mutter war. Und ich dauernd durch die ununterbrochene Nähe zur Mutter, die ich ja den ganzen Tag vor mir hatte, quasi versucht habe, sie zu imitieren in der Weise, wie sie mit der Welt umgeht. Und diese Identifikation war jetzt nicht die mit einem Sprechen, sondern mit einem Schweigen. Meine Mutter hat außer mir noch 4 Söhne geboren. Doch als ich 1951 zur Welt kam, war keiner der 4 mehr am Leben. 3 waren Stunden, Tage oder Wochen nach der Geburt gestorben. Der erste in Berlin während eines Bombenangriffs. Ein anderer am 6. April 1945. Die Lebenslinien unserer Familie haben einen fernen Fluchtpunkt. Den 6. April, als mein zweiter Bruder fast 3-jährig starb. An diesem Tag besetzten die Amerikaner das Gut, in dem sich meine Eltern aufhielten. Meine Mutter setzte sich an den Tisch. Das Honigbrot, das sie dem Jungen zuvor geschmiert hatte, lag noch auf dem Teller. Sie drückte es ihm in die Hände. Er nahm es und wollte zubeißen, als die Granaten in den Raum einschlugen. Meine Mutter fuhr sich über die Stirn, ein Splitter hatte sie dort gestreift, während ein anderer Splitter dem Kind in den Hinterkopf geschlagen war. Sie begriff nicht, was geschehen war, als der Junge immer wieder zurückfiel und einknickte. Die Maschinengewehrsalven der Amerikaner schlugen weiter unten im Wald ein, wo die versteckt feuernde deutsche Artillerie in Stellung gegangen war. Seit dem Tod meines zweiten Bruders war meine Mutter lange Zeit stumm. Ein lebendes, in sich erstarrtes, zu Tode erschrockenes Bündel, das aufhörte, weiter an das Leben zu glauben. Auch als ich zur Welt kommen sollte, rechnete keiner mit meinem Überleben. Im Bewusstsein, dass es diese 4 Brüder gab, war es für mich, glaube ich, nicht nur eine negative Erfahrung, zu wissen, dass diese 4 Brüder gestorben waren, sondern andererseits auch eine positive, rettende Erfahrung, dass da Brüder gewesen waren. Ich habe dann, glaube ich, das Gefühl gehabt, zu einer Gemeinschaft zu gehören, die noch irgendwo existierte. Und ich gehörte dann einfach dazu. Das ist überhaupt etwas sehr Wichtiges, indem die Sprache, die offizielle Kommunikation verweigert wird, baut sich umso stärker eine innere Kommunikation mit anderen Welten auf. Das ist einfach so. Eine Kommunikation mit imaginären Sphären. Und die 4 Brüder gehören unbedingt zu dieser sogenannten anderen Welt, mit der man sich dann still, in Anführungszeichen, unterhält. Ich fühlte mich nicht mehr allein. Ich empfand mich jetzt als den 5. und letzten in der Reihe meiner Brüder. Da ich keinen Augenblick daran zweifelte, dass meine Brüder im Himmel sind, konnte ich mich sogar mit ihnen unterhalten. Die unerwartete Nachricht von ihrer Existenz ließ mich nicht nur erschaudern, sondern auch stärker werden. Ich war jetzt Mitglied einer großen Sippschaft. Wir 7 gehörten zusammen, wir würden der Welt noch beweisen, was in uns steckte. Das alles empfand und spürte ich. Und ich glaube heute, dass ich von dem Moment an, als ich vom Vorleben meiner 4 Brüder erfuhr, fest daran glaubte, bald sprechen zu können. Ich hatte durch das enge Zusammensein mit der Mutter keinen engen Kontakt zur Welt. da ich mich an ihrem eigenen Stummsein orientiert habe. Ich wusste immer sehr genau, wie sie sich gerade fühlte. Aber ich hatte keine sprachliche Kommunikation zu den anderen und verlor dadurch auch jedes objektive Weltbild. Was dadurch andererseits wiederum entstand, war, dass ich vor allem klanglich wahrgenommen habe. Also ich habe das Ganze eigentlich fast wie eine chorische Musik erlebt, so ein Spielplatz hier, ja, in den Höhen und tiefen Tönen der Kinder, in den verschiedenen Stimmen der Mütter. Also sie hätten mir die Augen verbinden können und ich hätte eine bestimmte Stimme nur von ihrer Tonlage her einer bestimmten Frau zuordnen können. Aber ich wusste nicht, was die Frau sagte. Manchmal versuchte ich, die Straßengeräusche zu identifizieren, indem ich mich vor einem offenen Fenster unserer Wohnung auf den Boden legte und angestrengt lauschte. Was war das genau? Wessen Stimme? Wessen Schritte? Ich ahnte natürlich nicht, wie dieses Lauschen mein Gehör förderte und trainierte. Später, als man in meiner Ausbildung als Pianist von mir verlangte, die Stimmen eines großen Orchesters zu identifizieren, kam mir dieses Training zugute. Den Eindruck, die Welt als eine Art Musikstück zu hören, hatte ich schon damals in den frühen Kinderjahren. Wahrscheinlich zu. Nee. Also hier geht's in den Innenhof. Hier standen auch früher die Fahrräder. Und hier hinten war dann der ganz ruhige Bereich, so ein bisschen wie Garten oder Berliner Innenhof, so fast. Und hier habe ich sehr viel allein gesessen oder mit der Mutter manchmal an den Nachmittagen gesessen. Das war sozusagen so eine Art Rückzugsort, ne? Ganz still, also ein paar alte Bäume. Da kam einem niemand zu nahe. Das ist übrigens auch etwas, was ich, glaube ich, dadurch gelernt habe. Die Empfindung für geschützte Räume und aggressive, unangenehme Räume. Ja, hat sich später in meinem Leben sehr stark fortgesetzt, dass ich eine sehr, sehr starke Raumwahrnehmung entwickelt habe. Ja, ganz anders, glaube ich, als viele andere Menschen, die dieses Moment der Raumwahrnehmung gar nicht so spüren. Eigentlich müsste es offen sein. Ja, sehr schön. Also das ist die kleine Kirche Heinrich und Kunigunde, die ja kaum 100 Meter vom Elternhaus entfernt liegt. Dass man... Wie die Kirche heißt? Heinrich und Kunigunde. Ach, ja. Und dann komme ich da auf die Neusser Straße. Genau. Kappes rein. Genau. Wenn Sie jetzt hier rechts gehen, kommen Sie direkt zum Kappes. Hier bin ich auch schon mal gewesen. Ja. Schön, zwei Minuten. Ne? Ja, danke schön. Bitte sehr. Der Kirchenraum war doch sehr wichtig, weil wir fast täglich hier waren, immer für ein paar Minuten. Also nach den Einkäufen, zwischen den Einkäufen, ging meine Mutter mit mir immer hierher. Und hier vorne, gleich am Eingang, ist ein altes Marienandachtsbild. Und hier setzte man sich auch dann einfach so rein und kam zur Ruhe. Ja. Weil diese Einkaufsgänge hier in der Umgebung sehr, sehr belastend und anstrengend waren, hatte sie das Gefühl, glaube ich, dass sie zwischendurch einfach Luft brauchte. Und der Kirchenraum war immer der Raum, wo man ja völlig geschützt war. Absoluter Raum der Stille. Das ganze Leben ist draußen und hier ist man nur noch bei sich. Also dadurch haben Kirchenräume für mich eine ungeheuer starke Ausstrahlung im Leben gehabt. In mehrfacher Hinsicht. Also zunächst einmal eben als Räume der Stille. Und das Zweite war natürlich, dass ich zum ersten Mal während der Gottesdienste in größere Gemeinschaften integriert war. Und ich war dann unter Hunderten und es fiel auch nicht auf, dass ich nicht sprach. Ich war endlich mal ein Teil einer größeren Menge. Hier gehörte ich dazu. Ich gehörte zu all diesen laut singenden und betenden Menschen. Niemand fragte mich aus und behauptete, dass ich ein armes Kind sei. Denn im Dom gab es keine armen Kinder, nur Gottes Kinder. Und hinzu kam dann natürlich der gewaltige Auftritt von Musik, also etwa im Dom oder auch in anderen Kirchen. Man muss sich das vorstellen, wir sind Ende der 50er Jahre, also man hört nicht ununterbrochen Musik. In unserer Wohnung lief nicht das Radio. Der Kirchenraum war der Raum, wo ich eigentlich Musik kennenlernte, dann auch erst, ja. Und dadurch eben natürlich vor allem alte Musik kennenlernte. Und besonders beeindruckt war von nicht von Orchestern begleiteten gregorianischen Chorälen. Ich hatte eigentlich immer den Traum, dass das so die große Sprache ist. Ja. Das ist Sprechen, aber in der Form eines sehr einfachen Gesangs. Ne. Das ist ja kein melodischer Gesang, sondern eher so ein litaneihafter, das Wort akzentuierender Gesang, der vielen Menschen, wenn sie das heute hören, monoton vorkommt, der mir aber gleichsam eigentlich wie die höchste Form des Sprechens dann überhaupt vorkam. Und gleichzeitig war es doch noch getragen, auch noch von Musik. Also es war ungeheuer, es war aufgeladen mit Musik. Im Dom lernte ich das eigentliche Sehen und Hören. Ein Sehen von schönen Gebärden, ein Hören der reinsten Musik. Es war, als gösse der gewaltige Gott diese Musik in einen hinein, damit man allen Kummer und alle Sorgen zumindest für die Dauer des Gottesdienstes vergaß. Zum sonntäglichen Mittagessen in der Wirtschaft nahm man die gute Laune aus dem Gottesdienst einfach mit. Wir saßen zu dritt und bestellten jeden Sonntag dasselbe. Rheinischer Sauerbraten oder Kassler mit Sauerkraut. Hier in der Umgebung auf die Neusser Straße zu, waren die vielen kleinen Läden, Käseladen und Gemüseladen und Fischgeschäft und so weiter. Und der Einkauf verlief ja so, dass meine Mutter Zettel hatte. Also sie hatte immer einen einzelnen Zettel für jedes Geschäft beschriftet. Wir gingen dann in die Geschäfte hinein und gaben die Liste ab. Und dann nichts wie raus und später nochmal hinein, um das abzuholen. Und diese Momente, wenn man in den Laden kam, waren fürchterlich. Zum einen dadurch, dass sofort die Stimmen erstarben. Ja, man angeschaut wurde, als käme jetzt da irgendwie zwei Fremde aus dem Urwald in das Geschäft, die völlig aus der Welt waren. Hochgradige Momente von Peinlichkeit. Ja. Und da meine Mutter ja nicht sprach, versuchte man dann so auf sie einzugehen, indem man sie anredete. Ja. Ah, auch wieder da. Und teilweise wurden dann diese Kommentare auch zynisch. Ja. Das Seltsame ist, dass viele denken, Menschen, die nicht sprechen, hören auch nicht. Das ist ganz kurios. Ja. Also die sind taub. Denen kann man jetzt auch alles sagen. Die nehmen das ja nicht so wahr. Dieses Nichtsprechen führt zu einer Stigmatisierung, als wäre man grundsätzlich anormal und lebte in einer anderen Welt. Meist sagte jemand in mitleidigem Ton, der hat es wirklich nicht leicht, oder der arme Kerl, was mich immer empörte, denn niemand sollte behaupten, dass ich ein armer Kerl sei. Ein armer Kerl war ein Kerl, der schwer krank war. Manche Männer in der Kappeswirtschaft waren arme Kerle, weil ihnen ein Arm oder ein Bein fehlte. Mir aber fehlte im Grunde nichts Schlimmes, sondern nur die Sprache. Und deshalb war ich eben kein armer Kerl, sondern nur ein stummer Junge. Die Bezeichnung Idiot war eigentlich die häufigste. Also da kommen die Idioten wieder oder da gehen die Idioten. Ich zucke immer noch zusammen, wenn ich dieses dumme Wort höre, weil es quasi über einen so einen Totalmantel des Andersseins legte. Ja. Was dann für Wände entstehen. Und man spürt diese Wände ja physisch, also auch ganz stark durch Kälte. Ja. Und man bekommt Angst, wenn man in diesen Laden geht. Was werden sie jetzt wieder sagen? Und wie schauen sie einen an? Ja, dann gehen wir jetzt in den Goldenen Kappes. Der Goldene Kappes war ein wunderbarer Raum für mich. Also der einzig schöne als Außenraum. Es war der Raum, in den ich so ab 18 Uhr an den Abenden oft mit dem Vater ging. Das waren die Vaterspaziergänge. Ganz leer. Ja, dann sind wir hier. Und da muss man sich vorstellen, dass diese ganze Schwemme hier vorne voll war mit diesen kleinen Tischen. Und dass natürlich hier 50, 60, 70 Menschen am Abend waren. Und dass hier die Post abging, ja, vom Stimmenlärm und von den Gesprächen der Leute miteinander. Das war wunderbar. Und das war so laut, dass es ja gar nicht interessant war, ob ich nun sprach oder nicht sprach. Hier wusste man auch, dass ich nicht reden würde. Aber das interessierte jetzt nicht so, wie es in den Geschäften interessiert, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war. Und dann konnte ich einfach zuhören. Ja? Mein Vater sprach mit den Menschen hier und die Geschichten, die erzählt wurden. Und auch wenn ich die nicht verstand, war das ein Glücksgefühl, einfach hier so aufgehoben zu sein und auch gemocht zu werden. Denn hier wurde ich richtig gemocht, das kann man so sagen. Nimm mal zwei Kölsch. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Kaum hatte man einen Platz gefunden, kam auch schon ein Mann mit einem blauen Wams und einer Lederschürze vorbei, der von den Gästen Köbes genannt wurde. Alle Gäste tranken Kölsch, eins nach dem anderen, meist sehr rasch auf einen Zug. Dieses rasche und ununterbrochene Trinken beobachtete ich genau. Ich schaute zu, wie die vielen feuchten Münder sich immer wieder einen Spalt öffneten, damit der kurze goldgelbe Strahl mit der dünnen, schwankenden Schaumkrone hineinschießen konnte. Ein einziges Zucken und Zittern der leicht geöffneten Lippen in Erwartung des nächsten Glases. Aus dieser Zeit habe ich mir einen unausrottbaren Hang zu einfachen Wirtschaften, Brauhäusern und Weinstuben mit einer schlichten regionalen Küche erhalten. Das größte Faszinosum außerhalb des Nichtsprechens war bestimmt das Klavier mit seinen weiß-schwarzen Tasten, die ja so etwas Magisches hatten von du brauchst jetzt bloß auf ihnen entlang zu stürmen mit den Fingern und die ganze Welt ist da. Und so begann ich mit dem Zeigefinger der rechten Hand langsam von Taste zu Taste hinaufzuwandern. Erst die weißen, dann die schwarzen Tasten, dann abwechselnd weiß und schwarz, dann von oben nach unten, bis ich die ganze Tastatur durch hatte. Ich hörte aber nicht auf, sondern machte mit dem Zeigefinger der linken Hand weiter. Die weißen, die schwarzen, ich hatte alles aus dem Blick verloren. Ich hörte und achtete auf nichts mehr als auf die Musik. Es war meine Musik, ich machte Musik. Ich hatte endlich etwas gefunden, mit dem ich mich bemerkbar machen konnte. Das kleine Gotteskind war nicht länger ein stummer, hilfloser Idiot, sondern ein Klavierspieler. Klavier ist an und für sich ja ein blödes Instrument. Man kann mit einem Finger schon einen Klang erzeugen, der halbwegs was hermacht. Und mit der Hand dann einen ganzen Akkord. Und so war das Klavier in dem Augenblick natürlich für ein stummes Kind quasi perfekt. Ja, ich musste gar nicht viel lernen, sondern ich musste nur lernen, meine Finger auf die Tasten zu legen und sie entlang zu führen. Und dann war plötzlich eine ganze Welt von Stimmungen da, von Trauer oder Glück oder Höhe, Tiefe, Dunkelheit, diese ganzen Stimmungssphären, die nur vorher sozusagen verschwiegen in mir drin waren, die konnte ich übersetzen in die Musik hinein. Und dadurch hatte ich natürlich das ideale Medium gefunden, um mich psychisch zu verständigen, ja, mit mir selbst und auch mit anderen. Das Klavierspielen war etwas, das ich nur für mich hatte und das natürlich stabilisierend wirkte in dem Sinne, ich habe ein Geheimnis. Und davon wissen die anderen nichts, dass ich noch Methoden habe, mich mit der Welt zu verständigen, die die anderen nicht besitzen. Nach dem Üben der Stücke war meine größte Freude das freie Spiel. Oft nahm ich mir dafür mehr Zeit als für das eigentliche Üben. Und ich glaube noch heute, dass eine tiefsitzende Infektion für Musik weniger durch manisches Üben als durch Improvisieren geschieht. Es sorgt für einen starken emotionalen Kontakt. Meist verlief es wie ein Gespräch mit dem Instrument. In besonderen Momenten kombinierte ich das Spiel auf den Tasten mit dem Griff in das Innere des Instruments. Ich spielte dann stehend mit der linken Hand in der Tiefe des Kastens, mit der rechten auf der Tastatur. Jahrzehnte später habe ich einmal ein Konzert mit Keith Jarrett erlebt, der seinen Auftritt ebenfalls im Stehen begann. Eine Hand zupfte an den Seiten des Flügels, die andere begleitete auf der Tastatur. Ich schloss die Augen und glaubte plötzlich, das kleine Kind, das ich einmal war, spielen zu hören. Ich weiß noch, wie mir heiß wurde, ein heftiger Schub, der mich in die Kindheit zurückversetzte. Einen Moment lang hatte ich sogar Angst, die Sprache wieder zu verlieren. Ich musste aufstehen und das Konzert sofort verlassen. Ich hatte oft in meinem Leben immer wieder die Angst, dass ich aufhören würde zu reden. Selbst als ich schon weit darüber hinweg war, 50, 60 Jahre alt war, gibt es manchmal Situationen, in denen mich die kalte Panik ergreift, weil ich zum Beispiel 4 Stunden nicht gesprochen habe und denke plötzlich, was ist denn los und was passiert denn gerade wieder? Und laufe irgendwo hinein, um mit irgendjemandem irgendein Wort zu wechseln. Das passiert. Dass ich die Vergangenheit nicht los wurde, zeigte sich an Verhaltensweisen, die mir mit der Zeit selbst unheimlich wurden, als ich mich später von einer früheren Lebensstation zur anderen treiben ließ. Das Brauhaus, die kleine Kirche mit dem Marienaltar, die Geschäfte und Läden in den Seitenstraßen und schließlich der ovale Kinderspielplatz direkt vor dem Elternhaus. Oft passierte es mir, dass ich nach Verlassen eines Kinos eine Zeit lang nicht sprechen konnte, sondern Stunden wie ein Blockierter nur mit den Filmbildern im Kopf so lange durch die Stadt lief, bis sich die Blockade gelöst hatte. Die ganze Lebensgeschichte habe ich nur in unendlichen Bruchstücken schreiben können. In den ersten Büchern tauchen nur winzige Andeutungen dieser ganzen Psychosen auf. Der Gesamtblick auf das Leben, wie ich es gelebt habe, war eigentlich erst so mit dem 60. Lebensjahr da, dass ich mich auch bereit fühlte, das alles jetzt zu erzählen. Ich hätte es auch vorher gar nicht so gekonnt, weil ich durch die Beschreibungen immer wieder in die Vergegenwärtigung dieser alten Zustände kam. Es war auch bei der Erfindung des Lebens sehr schwer, das zu schreiben. Wenn das dann wiederkommt, man sich so stark erinnert, ist man in dem Vergangenen drin. Und verhält sich dann auch schon wieder entsprechend. Also zum Beispiel musste ich sehr häufig während des Schreibens der Erfindung wieder in das Elternhaus zurück. Als gäbe es da so eine Magie, die mich dann dahin zieht und mich an den Küchentisch zwingt, da zu sitzen und da was zu notieren und da wieder sozusagen den Kontakt zu dieser früheren Welt in einer ruhigeren Form aufzunehmen. Aus dieser frühen Wurzel der Beschädigung entstehen Verhaltensformen, die das gesamte Leben bis in die letzten Einzelheiten prägen. Das ist doch eigentlich ungeheuerlich. Ja. Bin das oft gefragt worden, durch das Schreiben und das darüber reden. Es ist ja jetzt sehr schön verarbeitet. Ich kann es nur lächeln eigentlich. Also das verarbeitet man nicht in dem Sinne, dass das dann vorüber ist oder man kommt dann wie so ein Held aus der Dunkelkammer und strahlt plötzlich und hat das alles hinter sich. Das ist überhaupt nicht so. Man kann eine größere Klarheit über die Zusammenhänge gewinnen. Das ist ja nun auch schön, dass man viel mehr von sich begreift. Aber in die tiefen Wurzeln des Erlebens reicht eben nicht dieses Begreifen hinein. Die anderen Schüler ließen mich nicht mehr in Ruhe, sondern gingen dazu über, mich mit kleinen, gezielten Aktionen zu quälen. Irgendeiner schnitt mir die Kapuze ab. Andere rempelten mich so fest an, dass ich oft stürzte. Auch der junge Lehrer wurde zunehmend schroffer und boshafter. Nur weil du stumm bist, können wir dir nicht alles durchgehen lassen, war noch die harmloseste Vorhaltung. Auf die Mitschüler färbten diese Angriffe ab. Ich war nicht mehr nur blöd, sondern ein kompletter Idiot, der in die Klapsmühle gehörte. Die Schule wurde für mich zu einer Anstalt, in der ich dafür bestraft wurde, dass ich stumm war und ein anderes Leben als die anderen Schüler führte. Sie ahnten nicht einmal, dass ich Klavier spielen, auf Pferden galoppieren und mit der schönen Maria und meinen 4 Brüdern im Himmel sprechen konnte. Weil die Eltern befürchteten, ich könnte mit der Zeit vereinsamen, ich habe noch genau im Ohr, wie mein Vater zu meiner Mutter sagte, das Kind vereinsamt ja. Weil also die Vereinsamung anscheinend eine große Gefahr darstellte, fuhren wir häufiger als zuvor aufs Land. Im Frühsommer des Jahres 1957 nahm ich meinen Vater für einige Wochen mit in den Westerwald. Wir wohnten auf dem Gut seiner Eltern in einem kleinen Zimmer, das sonst nur für Feriengäste bestimmt war. »Wir verreisen aufs Land«, sagte mein Vater. »Da gibt es die große Natur, und die große Natur ist die beste Schule, die es überhaupt gibt.« Jeden Morgen standen wir früh auf, frühstückten kurz und gingen hinaus. Mein Vater kam ja aus der Natur. Er war an einem ganz kleinen ländlichen Gegend groß geworden mit 10 Geschwistern auf einem kleinen, einsam gelegenen Bauernhof. Jemand, der die Welt sehr gut kannte. Ich habe niemanden kennengelernt, der so viel über Natur wusste wie er. Für mich war das natürlich auch eine Erlösung, aus diesem sozialen Zusammenhängen der Stadt herauszukommen und nun zu lernen, mit der Natur zu kommunizieren. Das wurde mir vollkommen klar, als ich mit meinem Vater diese langen Spaziergänge in der Umgebung seines elterlichen Bauernhofs unternahm. Wobei er ganz im Gegensatz zu sonstigen Spaziergängen in der Stadt sehr viel redete, einfach die Dinge erklärte und über sie sprach, so als würde ich das alles verstehen. Natur hat natürlich dann auch den großen Vorzug, dass die Dinge als Einzelne erscheinen. Also nicht wie in der Stadt, wo fast alles Massen sind, die sich bewegen. Das Schlüsselerlebnis zum Sprechen und Schreiben lernen ist, dass ich Sätze, die ich hörte, mit Gegenständen, die ich sah, in Verbindung brachte. Das Urerlebnis. Ich stehe in der Natur mit meinem Vater, höre meinen Vater die Modulation sprechen, das ist eine Eiche, und sehe zugleich diesen Baum, diesen ganz konkreten, und mache zum ersten Mal die Erfahrung, dass dieser Satz sich auf genau diesen Gegenstand bezieht. Ich habe nicht in der Stadt, wo ich dauernd reden und reden und reden höre und nicht begreife, auf was sich das Regen eigentlich bezieht, einen einzelnen Gegenstand vor mir und sehe, dieser Satz und dieser Gegenstand gehören zusammen. Und jetzt musste man nur noch die Übung machen, diesen Gegenstand zu zeichnen und diesen Satz unter das Gezeichnete zu schreiben. Dann begriff ich auch, dass das Geschriebene der gerade ausgesprochene Satz war, der zu diesem einen Gegenstand gehörte. Und damit war der gesamte Kreislauf der Kommunikation plötzlich geschlossen. 4 Worte, ein Punkt. Das ist eine Eiche. Ich starrte auf meine Zeichnung und auf die Schrift meines Vaters darunter. Meine Blicke wanderten unaufhörlich zwischen der Zeichnung und der Schrift hin und her. Jetzt hatte ich es. Jetzt hatte ich es mir eingeprägt, was Vater geschrieben hatte. Das ist eine Eiche. Ich griff nach Vaters Skizze und legte mir die Zeichnung auf den Schoß. Dann setzte ich den Bleistift an und schrieb den Satz unter die Zeichnung. 4 Worte, ein Punkt. Aaronstab, Springkraut, Goldstern, Eisvogel, Silberpappel. Es gab immer so kleine Kostbarkeiten von Worten, die besonders leuchteten. Also durch die Vokalität oder durch die Verbindung von 2 Substantiven zum Beispiel, die ungewöhnlich war. Etwa wie im Fall der Silberpappel, wo man schon dieses I, A und dann dieses Doppel-P hat. Also ein klanglich ganz enorm strahlender Begriff. Ja. Der eigentliche erste Moment des Sprechens war, dann auch wieder bedingt durch die Umgebung. Ich stand in der Tür der Gastwirtschaft meiner Großeltern. Das Abendlicht fiel auf den Weg vor dem Haus und ich sah 2 Jungs in diesem Abendlicht Fußball spielen. Sie kickten den Ball in regelmäßigem Rhythmus hin und her. Es war so schön, das zu sehen. Dieses ruhige Kicken. Kein Streit, kein Sprechen, nur dieses ruhige Kicken hin und her. Da machte ich eine kleine Bewegung nach vorn und rief den beiden zu: Gib mal her! Ich war von diesem kurzen Zuruf selbst so erschrocken, dass ich beinahe hingefallen wäre. Wie bitte? Hatte ich etwa gesprochen? War ich das gewesen? Waren diese wenigen Laute meine eigenen Laute gewesen? Ich sah, wie sich der kleinere der Jungen zu mir drehte und mir den Ball zukickte. Klack, machte es. Ich bückte mich, packte den Ball mit den Händen und drückte ihn fest an meine Brust. Das war der erste Satz und kurze Zeit darauf waren die ganzen Sätze in mir so präsent, dass ich sie alle sprechen konnte. Also alle, die ich bisher gedacht hatte, all diese Hauptsätze, und die konnte ich jetzt alle präsentieren, wie eine große Litanei. Ja. Und ich stand bei einem abendlichen Anlass auf und habe sozusagen wie ein großer Sprecher all das bisher in mir tief drin steckende Vokabular herausgelassen, wie einen unendlichen Strom. Das ist eine Tasse, das ist ein Ball, das ist ein Tisch, das ist ein Bier, das ist ein Stuhl, das ist eine Lampe, das ist eine Tür, der Wald ist grün, ich gehe ins Haus, das ist eine Tasse, das ist ein Ball, das ist ein Tisch. Am Anfang meines Sprechens habe ich in Hauptsätzen gesprochen und es war sehr stark gebunden an die Gegenständlichkeit. Ich konnte wenig Abstraktes bezeichnen, weil ich das Abstrakte nicht verstand. Man sagt nicht, das ist Trauer, was soll das sein? Längere Satzkonstruktionen gelangen noch überhaupt nicht. Das kam durch die Übung des Lesens dann. Und diese gelesenen Sätze laut wiederholt und immer wieder übte und übte. Und habe dann langsam, so wie ein Schüler, gelernt, lange Sätze zu bauen. Ich habe nie begriffen, warum Schule so eine Zwangsanstalt des in viereckigen Räumen sitzens, an Tischen auf einen Lehrer hörens, warum es das überhaupt geben muss. Ja, das ist unerklärlich. Wenn ich die Mittel hätte, in der Welt so zu unterrichten, wie ich das wollte, ja, und Lehrpläne an den Schulen zu bestimmen, würde ich das zur Urvoraussetzung der Lehrer machen. Das tägliche Notieren, sich aneignen von Welt. Das Leben formuliert sich nicht im gerade flüchtig Erlebten, sondern im Durchdenken und Reflektieren und zum zweiten und dritten Mal Erfahren des Erlebten. Erst dann wird das Erlebte zu etwas, das bleibt. Den Drang, jeden Tag festzuhalten und zu dokumentieren, bin ich seitdem nicht mehr losgeworden. Es sind chronologische Notizen einfachster Art. Wann ich aufgestanden bin, was ich getan habe, mit wem ich zusammengetroffen bin. 365 Seiten schreibe ich so jedes Jahr in einer Art Kalender. Zehntausende von Seiten habe ich seit meiner Kindheit beschrieben. Ich mag keine Eintragungen, die mein eigenes Befinden in den Vordergrund rücken. Ich habe von meinen Notizen eine eher asiatische Vorstellung. Kurz nach dem Schreibenlernen beginnende tägliche Aufzeichnen von Dingen, die ich gesehen hatte, ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt neben der Musik dann für mich im Leben gewesen, also das Rettende. Das ist bis heute noch so, dass ich jeden Tag Dinge, die ich sehe, aufzeichne und notiere und festhalte, dass ich überhaupt keinen Tag mir vorstellen kann, der ohne dieses Notieren vergeht. Ganz simpel gesagt ist das Notieren eine eminente Erdung, vor allem auch in der Zeit. Dadurch habe ich immer das Gefühl, jederzeit wieder mich in das gerade Erlebte zurückversetzen zu können. Das ist ja interessant, dass das Schreiben zu bestimmten Zuständen der Trance führt. Trance heißt also, das Schreiben reguliert sich selbst. Ich nehme die Umgebung kaum noch wahr. Ich bin mehrere Stunden in diesem Schreib- und Textzusammenhang und habe nicht das Gefühl, dass ich ihn bewusst gestalte, sondern habe das Gefühl, dass ich in einem sehr stillen Raum sitze, in dem die Sprache jetzt sozusagen mit mir arbeitet. Das führt zu einem totalen Kontrollverlust auch von Sprache. Übrigens auch dazu, dass ich dann oft, was mir ein Leben lang geblieben ist, oft nicht die exakten Bezeichnungen finde. Vase, Krug, Teller, Untertasse, Kappe, Uniformmütze. Und ich schreibe dann einfach weiter in dem Wissen, ich habe jetzt gerade völlig daneben gegriffen. Die Idee von Sprache oder von Stil, die ich jetzt nach diesen vielen Jahrzehnten habe, ist eigentlich die des einfachen, normalen Sprechens, das ich mir immer so gewünscht habe zu können, unter dem sich die Emotionalität auflädt. Ich möchte also nicht hin zu einem Stil, der sich selbst emotional, demonstrativ, spracherfinderisch darstellt, so schön ich sowas finde bei anderen Autoren. Aber ich will es nicht. Ich will sozusagen ein ganz einfaches Latein schreiben, ja, das trotzdem vollgeladen ist mit den emotionalen Momenten, die ich während dieses Schreibens spüre. Und so eine pure Einfachheit, die durch ihre Einfachheit überrascht und trotzdem in tiefen Zonen vordringt. Das ist eine Schubert-Idee. Ja? Wenn man Anfänge von Schubert-Klaviersonaten hört oder den Anfang des Schubert'schen Streichquintetts in C-Dur, dann weiß man, was das ist. Das ist einfach C, C, C. Ja? Es ist so simpel wie nur was. Und wenn man das plötzlich hört, hört man unendlich viel aus sich und in sich hinein. Das wäre die Idee des Schreibens. Das alles grenzt an Musik. Und es wäre mir zweifellos lieber, wir verständigten uns nicht durch Worte und Sätze, sondern wie fremde Völker, von denen ich in der Kindheit gehört hatte, durch anhaltendes Trommeln oder durch Singen. Schreiben ist Brennen, eine Übertragung des Sprechens in eine abstrakte Musik. Von dem Augenblick, als ich dann sowohl schreiben als auch sprechen konnte, hatte ich wirklich das Gefühl einer Wiedergeburt. Also eine Wiedergeburt in dem Sinne, dass ich jetzt erst eigentlich ins Leben trat. Und dass alles Vorherige nur unter so einer Decke stattgefunden hatte. Es war wie eine große Weite plötzlich. Das kann man sich gar nicht großartig genug vorstellen. Zum ersten Mal umfassend ganz da zu sein. Die Sprache hat mich wiedergeboren. Ich glaube, dass das ganze Schreiben heute, was ich jetzt schon seit 1979 an Veröffentlichungen mache, ja natürlich ohne diese Kindheitsräume gar nicht zu denken ist. Es kommt nicht wie bei anderen Autoren aus dem Erlebnis von Gegenwart, Erlebnis von gesellschaftlichen Zusammenhängen, sondern es ist unendlich gespeist nur durch die kindliche Erfahrung. Und auch wenn ich Geschichten geschrieben habe, die auf den ersten Blick damit nichts zu tun haben, haben sie in der tiefen Schicht immer nur damit zu tun. Das beschränkt mich ganz außerordentlich, weil ich nicht wie ein Autor sonst auch mal sagen kann, ich schreibe jetzt mal einen Roman über Madagaskar, ja, und seine neuere Entwicklung. Kann ich nicht. Also ich kann immer nur in diesen tiefen Brunnen der eigenen Geschichte steigen und aus ihm heraus erzählen. Deswegen ist alles, was ich geschrieben habe, eine einzige in sich geschlossene Architektur dieser Wiedergeburt. Ja, und viele Leser, die das Buch Die Erfindung des Lebens gelesen haben, malen sich diese Kindheit zu eindimensional aus als Kindheit des totalen Schreckens und des Leidens. Das hat ja eine ganz große Rolle gespielt. Aber es war auch andererseits eine Kindheit einer großen Liebe innerhalb dieses Dreierkomplexes von Vater, Mutter und Kind. Eine eminenten Fürsorge, das ist natürlich auch da gewesen und hat im Nachhinein, wenn ich das so sehe, wiederum zu einer ganz großen Stabilität geführt, also gemocht zu werden, anerkannt zu werden in jedem Sinn. Und ich habe nie einen geringsten Vorwurf gehört, warum spricht das Kind nicht, ja? Das gab es gar nicht. Es wurde so getan, als wäre ich ein völlig begeisterndes, lebendiges, starkes Kind. Ja. In meinen dunkelsten Fantasien bin ich stumm. Dass sozusagen die Stummheit nicht verloren ist, zeigt sich andererseits darin, dass ich noch heute, also in den Träumen, die ich habe, nicht sprechend oder auf andere zugehend agiere, sondern immer stumm bin. Das alte Kind ist in den Träumen noch immer der eigentliche Vertreter meiner Person. Also diese Träume führen, glaube ich, immer wieder an den Urpunkt zurück des kleinen Kindes, das irgendwo sitzt und übersehen ist. Ich ging mit einigen anderen Kindern baden, wobei es mich immer häufiger zu der steilen Felspartie hinzog, von der aus die etwas Älteren ihre waghalsigen Sprünge in den Fluss machten. Ich hatte mir schon oft ausgemalt, wie schön es sein musste, von dort oben herunterzuspringen. Jetzt standen wir zu zweit auf dem Plateau und mein Begleiter schaute mich an. »Du hast doch Angst, hab ich recht?« Nun war ich also dran. Verdammt, jetzt hatte mich dieses lähmende Gefühl der Angst wieder gepackt. Was zum Teufel sollte ich tun? Ich blickte hilfesuchend in die Ferne, als ich meine Mutter bemerkte, die über die Wiese auf den Fluss zulief. Sie winkte energisch, um mir zu bedeuten, dass ich auf keinen Fall springen sollte. »Der Fluss ist tief«, rief ich ihr von der Höhe zu. Sie geriet derart in Panik, dass ich kaum noch hinschauen konnte. Ich spürte genau, Ich musste springen, die alten Zeiten waren endgültig vorbei. Ich trat einen kleinen Schritt zurück, um für den Anlauf auszuholen. Als ich Mutter vom gegenüberliegenden Ufer schreien hörte, »Johannes, du springst nicht! Tu das deiner Mutter nicht an!« Es war, als hätte sie ihre stärkste und letzte Waffe eingesetzt, um mich von meinem Vorhaben abzubringen. Ich kam gar nicht dazu, über ihr Sprechen nachzudenken, sondern sprang von der Höhe hinab ins Wasser. Als wir zu dritt nach Köln zurückkehrten, war alles anders als zuvor. Nur wenige Wochen später arbeitete Mutter wieder in einer Bibliothek. Hatte ich jahrelang darunter gelitten, dass meine Mutter kein einziges Wort sprach, so erlebte ich jetzt eine Mutter, die nicht nur sprach, sondern sich beinahe unentwegt unterhielt. Ich höre sie so gerne reden. So etwas bekam nun ausgerechnet meine zuvor stumme Mutter zu hören. Das Seltsamste an der Entwicklung so der letzten Jahrzehnte ist ja das, dass ich, je stärker ich mich an diese Zusammenhänge erinnert und je umfassender ich sie dargestellt habe, umso mehr habe ich also an Welt gewonnen. Sodass ich in dem jetzigen Alter das Gefühl habe, unter dem, was ich alles noch machen will und am Tag so erledige, fast ersticke. Ja. Es ist eine Potenzierung des Erlebens und Sehens und Wahrnehmens von Welt eingetreten, die ungeheuerlich ist. Und ich glaube, dass erst jetzt diese ganzen früher entfachten Fähigkeiten des genauen Sehens, des Hörens, Schreibens so aufeinander abgestimmt sind, dass sie in einer unendlichen Produktion verlaufen. Ja. Früher konnte ich alles nur sozusagen in seiner Beschränkung. Ich konnte Klavier spielen und danach lernte ich das Schreiben. Das alles hat sich so nebeneinander aufgebaut. Aber inzwischen laufen all diese Kanäle aufeinander zu und stimulieren einander. Und das ist wirklich beängstigend. Ich möchte mit meinen Aufzeichnungen eine Art Weg oder Wanderschaft bezeichnen. Die Reise eines Einzelnen, der staunend der Welt begegnet, sich höflich vor ihren Kostbarkeiten verneigt, einige Worte findet, diese Kostbarkeiten in der Erinnerung zu bewahren und schließlich von der Erde verschwindet. Diese Vorstellung hat für mich nichts Schmerzliches. Der Tod ist das natürliche Ende der Wanderschaft. Mehr als diese Wanderschaft, denke ich, manchmal gibt es nicht. Mehr zu sagen, mehr zu wollen, ist nur eine dumme Illusion. Es reicht, sich in die Natur einzureihen wie eine Pflanze, die ihr bestimmtes Lebensalter hat. Wie ein Tier, das genau ahnt, wann es stirbt. Zur Belohnung für meine Anstrengungen nahm mich mein Vater zu meiner ersten Schwebebahnfahrt mit. Der Eindruck, den die Fahrt in dem knapp über der Erde und zwischen den Häusern schwebenden Wagen auf mich machte, war überwältigend. An der Haltestelle Zoologischer Garten stiegen wir aus und statteten den Elefanten einen Besuch ab. Die Elefanten schwankten lustlos durch das große Freigehege, schwenkten den Rüssel, blickten melancholisch in die Runde und warteten auf die Heuballen. »Jetzt fressen sie«, sagte mein Vater und fuhr fort, als wolle er ein letztes Mal mein Programm testen. »Sie fressen? Na was? Sie fressen? Sie fressen die Worte«, rief ich. »Sie fressen alle 1000 Worte.« Die Sprache hat mich wiedergeboren. Der Weg des Schriftstellers Hans-Josef Ortheil aus dem Schweigen. Sie hörten ein Feature von Burkhard Reinhardts mit Auszügen aus dem Roman Die Erfindung des Lebens und dem Essayband Das Element des Elefanten. Gesprochen von Bruno Winzen und Jonas Minte. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Kiwi Hornung. Regie Burkhard Reinhardts. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.